die wiederum nur uns selbst zurückspiegelt. Untreue, weil man sich selbst nicht aushält? Braucht man nicht hier und da zum Atemholen eine Pause? Untreue heißt vielleicht, bestimmte Aspekte der eigenen Wirklichkeit auszublenden, um dafür andere umso intensiver leben zu können. Ich glaube jedoch, dass es ein tiefes, häufig verschüttetes Bedürfnis danach gibt, die eigene Wirklichkeit einem anderen nicht nur selektiv, sondern umfassender zu offenbaren. Also der Wunsch, beim anderen so weit aufgehoben zu sein und sich so weit aufgehoben fühlen zu können, dass man sich zu erkennen geben kann. Die Angst vor dem Ausgeliefertsein setzt da fast immer früher oder später die Grenze. Und dennoch besteht dieser Wunsch. Ich sehe in ihm das Bedürfnis nach Heimat. Das Bedürfnis nach Heimat umfasst das Wagnis der Konfrontation und des Erkennens. Lässt Raum für die Entfaltung des Gefundenen. Es ist Bewegung auf ein Ziel hin. Geborgenheit zu erhalten und zu geben. Die Treue ist der Geborgenheit nicht näher als die Untreue. Wieder zeigt sich ihre Verwandtschaft. Beide verfolgen dasselbe Ziel. Beide sind auf der Suche nach Heimat. Ernst Bloch führt an einen sehr umfassenden utopischen Begriff von Heimat heran. Wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, so entsteht in der Welt etwas, das allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Unter anderem sieht Bloch in der Paarbildung, genauer in der Ehe, eine spezifische Utopie, eine Hoffnung auf Heimat. Allerdings unter weitgehender Ausklammerung der Sexualität. Das empfinde ich bei aller Verehrung für Bloch als eine Entleerung des Hoffnungspotenzials, das in einer Zweierbeziehung enthalten ist. Denn gerade die Sexualität kann meines Erachtens einem Paar Annäherung an die Heimat bringen. Das psychische Urbild von Heimat dürfte die primäre Liebe sein, wie Balint den Zustand harmonischer Durchdringung von Individuum und Umwelt genannt hat. Die primäre Liebe ist die ursprünglichste, noch vornarzisstische Form von Beziehung. Sie ist ungestörte Harmonie, fließender Ausgleich. Sie kennt keine scharfen, trennenden Grenzen. Sie ist der am meisten ersehnte Zustand, gleichzeitig der regressivste. Eben darin besteht seine Gefahr. Die Suche nach dem Reich der primären Liebe führt auf viele Wege. Der Süchtige erhofft sich in autodestruktiver Weise eine Wiederherstellung der grenzenlosen Harmonie. Religiöse Ekstase, sublime Augenblicke künstlerischer Kreativität, gewisse regressive Stadien während der analytischen Behandlung nennt Balint als Möglichkeiten. Sowie die Sexualität. Er sieht im Orgasmus den gebräuchlichsten Weg zur ursprünglichen ineinander aufgehenden Verschränkung. Ich glaube jedoch nicht, dass jeder Orgasmus in diese harmonische, gegenseitige Durchdringung einmündet. Gefühle der Leere, der Distanzierung, der Sinnlosigkeit, der Trauer, des Angewidertseins sind häufige Gefährten des sexuellen Aktes. Auch des erregend Erlebten und körperlich Ungestörten. Nicht jeder Beischlaf hat ein Glücksgefühl, ein Schweben und Getragenwerden, ein Aufgehen im Anderen zur Folge. Es fällt schwer, für Vorgänge in diesem Erlebnisbereich eine Sprache zu finden, die angemessen ist. Weder schwülstig noch allzu salopp, weder sentimental noch allzu technisch. Wir befinden uns hier in einem wortlosen Bereich. Die Erkenntnisebene ist die des Fühlens. Das orgastische Geschehen und der Zustand danach, also die Ebene der primären Liebe, sind, so meine ich, nicht gleichzusetzen. Der Orgasmus ist wohl das Tor zur Heimat. Aber es gibt offenbar Bedingungen, wann sich das Tor öffnet. Um im Bild zu bleiben, das Tor öffnet sich nur, wenn sich beide Partner zu erkennen geben, um dadurch einer im anderen aufgehoben zu sein. Ich verstehe dies im dialektischen Sinne des Wortes. Damit dieses Aufgehobensein möglich wird, muss ich mich preisgeben, in all meinen libidinösen und aggressiven Impulsen und Strebungen. Das umfasst eine vorübergehende Auflösung aller Abwehr, eine größtmögliche Durchlässigkeit und damit eine Regression auf eine ichlose Ebene. Ich bin meine Liebe und mein Hass, meine Schönheit und meine Hässlichkeit, mein Triumph und meine Schande. Ich werde am meisten ich selbst im Augenblick der Entindividualisierung und der Verschmelzung mit dem anderen. Die hohe Intensität dieses Vorganges erschließt verschüttete und neue Erlebnisträume. Wem macht das nicht auch Angst? Es versteht sich von selbst, dass sich ein solches Erlebnis nicht regelmäßig einstellt. Aber ein Mensch wird umso eher das Abenteuer, sich im anderen zu verlieren und wiederzufinden, meiden, je bedrohlicher der vorübergehende Ich-Verlust, die vorübergehende Kontrolllosigkeit für seine Balance ist. Ganz entscheidend tragen auch gesellschaftliche Faktoren zu diesen Ängsten bei. Der äußeren Funktionsteilung in der hochindustrialisierten Leistungsgesellschaft entspricht eine innere. Ein funktionales Leistungs-Ich sondert sich sozusagen von einem Gefühls-Ich ab. Ausdrucksschwache, von großen Gefühlen nicht mehr begleitete psychosomatische Erkrankungen und narzisstische Störungen nehmen zu. Die Minimalisierung der Gefühle führt zu einer Mikroprozessorenpsyche, die mit geringstem Aufwand und kleinsten Ausschlägen funktioniert. Hier haben intensive Gefühle und Bindungen keinen Raum. Im Gegenteil, es erhebt sich sogar die Frage, ob nicht gerade die Verdünnung und Wechselhaftigkeit von Beziehungen, der Verlust an Bindungsfähigkeit, vom Standpunkt der Anpassung sinnvoll sind. Weil die das Leben bestimmende Arbeitswelt partiell und funktional ist, auch dort, wo sie nicht entfremdend zu sein scheint. Regression kann in einer kontrollierten Welt nur existenzbedrohend, nicht heimaterschaffend sein. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die einschnürenden Rollenstereotype, die Mann und Frau von der Gesellschaft aufgezwungen sind. Sie tragen zu ihrer Eindimensionalität bei und verhindern eine radikale Selbsterfahrung. Um nur einiges schlagwortartig zu nennen: Frauen sind auf Hingabewünsche, Männer auf Eroberung reduziert. Frauen haben eher sanft, Männer eher aggressiv zu sein. Frauen sind durch Passivität, Männer durch Aktivität charakterisiert. Frauen durch Emotionalität, Männer durch Kontrolliertheit. Sehr häufig, auch in Behandlungen, wird übersehen, dass Männer wie Frauen jenseits der Stereotype ähnliche Wünsche haben. Eine Frau schildert die Spannweite ihres sexuellen Erlebens mit den Worten: Es geht von dem Gefühl, dass ich mich von ihm zu Tode ficken lassen möchte, bis zu dem Wunsch, ihm seinen Schwanz wegzunehmen. Ich glaube, dass sich das sexuelle Erleben von Mann und Frau auf der psychischen Ebene letztlich innerhalb dieses Radius bewegt, auch wenn es nicht immer so klar ausgesprochen werden kann. Es reicht von der totalen Auslieferung bis hin zur Vertauschung der Geschlechter. Im Grunde schildert Oshimas Film Im Reich der Sinne etwas Ähnliches. Selbstauslieferung ist in letzter Konsequenz Tod. Oshimas Figuren geben, statt eine emotionale Notwendigkeit in der psychischen Realität zu belassen, dem inneren Druck nach und agieren ihn in der körperlichen Realität. Der Mann ist tot, die Frau ist im Besitz seines Penis. Sieht man in den paar Symbolfiguren, dann verkörpern sie die psychische Realität in aller Konsequenz und versinnbildlichen damit eine Utopie. Sieht man in ihnen ein reales Paar, dann haben sie durch ihr Handeln die Utopie zerstört. Denn ihre Tat verhindert die Hoffnung auf Erneuerung. Eine solche Interpretation greift nur einen von vielen Aspekten dieses facettenreichen Filmes heraus, der auf seine Weise eine Variation des uralten Themas von der Treue bis in den Tod sein dürfte. Treue wird zum Abziehbild von Bindung, folgt man bürgerlichen Moralvorstellungen. Sie wird zum Ausgangspunkt einer Odyssee, deren Ende unbestimmt ist, wenn sie der Selbstfindung und damit der Entstehung des Wir dient. Utopie heißt nirgendwo. Die Reise dorthin kann ein Leben lang dauern. Treue ist kein Zustand, sie ist zu gewinnen. Darin besteht ihr Scheitern. Darin besteht ihre Utopie. Die zweite Betrachtung von Marina Gambarow, die wir Ihnen anschließend vorstellen möchten, widmet sich einem anderen weiblichen Verhalten. Marina Gambarow nennt es die Flucht in die Abhängigkeit. Von außen betrachtet erscheint Carolas Problem zunächst vollkommen absurd. Ihr macht die Entdeckung ihrer Eigenständigkeit zu schaffen. Seit einiger Zeit, ohne dass sie sagen könnte, warum und wieso, erlebt sie sich selbst fundamental neu, durch und durch als eigenständiges Wesen. Dieses ungewohnte Gefühl irritierte sie so sehr, dass sie ernsthaft an die Möglichkeit einer Psychotherapie zu denken begann. Aber wieso? In ihrem Leben hatte sich absolut nichts verändert. War sie denn nicht schon längst eine selbstständige Person? Was gab es in dieser Richtung noch zu entdecken? Die 37-jährige überaus erfolgreiche Journalistin mit Ehemann, Kind, Haushälterin, gelegentlichen Liebhabern hatte es doch anscheinend längst geschafft, das zu sein, was im Allgemeinen als emanzipierte Frau gilt. Die Bewunderung und der Neid mancher Freundin schienen dies nur zu bestätigen. Ihre äußeren Erfolge hatten Carola selbst jedoch immer nur das Gefühl gegeben, eine Maske der Emanzipiertheit zu tragen. Dahinter vermutete sie das kleine, hilflose Mädchen. Ihre Beunruhigung war groß, als sie hinter dieser Maske etwas völlig anderes entdeckte. Ein Wesen nämlich, das ganz und gar bereit war, alle Verantwortung für sich selbst zu tragen. Angst machte ihr dabei nicht so sehr die Einsamkeit, die damit wohl verbunden sein kann, sondern die Überzeugung, durch ihr neues Selbst, vielleicht endlich ihr wahres, ihre Ehe zu gefährden. Ihre eigene Individuation schien ihr unvereinbar mit der Beziehung zu ihrem Mann. Bisher hatte sie ihren Werdegang ganz in Abhängigkeit von ihm interpretiert. Hatte sie sich nicht vor allem seinen Vorstellungen entsprechend im Beruf engagiert? Hatte er sie nicht geradezu in eine Karriere gedrängt? Er liebte selbstständige Frauen. Hatte sie sich nicht deswegen zur erfolgreichen Karrierefrau stilisiert? Mit ebensolcher Begeisterung wäre sie vielleicht auch eine brave Hausfrau geworden, wenn das seinen Idealen entsprochen hätte. Und wie war das mit ihren Liebhabern? Auch da meinte sie, sie habe nie so genau unterscheiden können, ob sie primär dem Ehemann zuliebe dann und wann einen Seitensprung riskiert hätte, da dies in seinen Augen zu einer emanzipierten Frau selbstverständlich dazugehörte, oder ob sie es aus einem eigenen Wunsch herausgetan hätte. Und wenn sie es recht betrachtete, dann hatte sie sich ihren Liebhabern gegenüber ebenso verhalten. Sie hatte sich immer dem Bild, das die Männer jeweils von ihr hatten, angepasst. Und das nicht etwa mit Groll, sondern mit Leidenschaft. Das war für sie der Inbegriff von Liebe. Und nun dieses. Plötzlich zu erleben, dass sie nicht mehr aus Anpassung autonom zu sein vorgab, sondern dass sie wirklich autonom war, ganz sie selbst war und gar nichts anderes mehr sein konnte. Sie begann sich verzweifelt zu fragen, ob sie in dieser Verfassung überhaupt noch fähig sei, zu lieben. Dass Frauen Abhängigkeit mit Liebe verwechseln, ist ein alter Hut. Dass auch jene Frauen, die sich bereits ein Stück Selbstständigkeit erkämpft haben, noch immer in ein Netz widerstreitender Gefühle von Abhängigkeit und Autonomie verstrickt sind, zeigt das Beispiel von Carola. Für gewöhnlich wurde und wird die Abhängigkeit als Domäne der Frauen angesehen. Zum traditionellen Bild hat schon immer dazugehört, die Frau zunächst von ihrer Familie, später abhängig von ihrem Mann zu betrachten. Selbst eine so aufklärerische Wissenschaft, wie es die Psychoanalyse sicher in weiten Bereichen ist, hat zunächst nur wenig zur Relativierung dieses Bildes beigetragen. Im Gegenteil, folgt man der klassisch-psychoanalytischen Anschauung, dann zeigt sich, wie sehr sie die Frau in einer abhängigen und zweitrangigen Position festzuschreiben versucht hat. Sigmund Freud, dem wir doch umwälzende Erkenntnisse über das menschliche Seelenleben verdanken, kam, was Frauen betrifft, zu eigentümlich unangemessenen Aussagen. Letztlich hielt er Frauen für infantil, narzisstisch, zu keiner echten Sublimierung und aufgrund ihrer Über-Ich-Schwäche zu keinen wertvollen Kulturleistungen fähig und sprach ihnen ab dem 30. Lebensjahr verglichen mit dem gleichaltrigen Mann jede weitere Entwicklungsmöglichkeit ab. Man muss allerdings einräumen, dass er die Vorurteile wiederholte, die seiner kulturellen Epoche entsprachen und dass er in gewisser Weise eine genaue Beschreibung der Frau der viktorianischen Ära gab, dabei jedoch verhängnisvollerweise kulturelle Bedingtheit mit Natur verwechselte. Seine theoretischen Versuche, sich dem Geheimnis des Weiblichen zu nähern, von dem er zugab, es nicht enträtseln zu können, ließen einen Nährboden entstehen, auf dem selbst die Frauen unter den Psychoanalytikern, vor allem Helene Deutsch, Marie Bonaparte und Jeanne Lampel de Groot, zu ausgesprochen misogynen Aussagen kamen. Trotz einer heftigen Kontroverse innerhalb der psychoanalytischen Bewegung während der 20er und 30er Jahre um den Stellenwert der Frau, die sich auf Seiten des pro-weiblichen Lagers vor allem mit dem Namen von Karin Horney verbindet, zementierten die Publikationen der sogenannten Schülerinnen Freuds die psychoanalytischen Vorstellungen über die Frau für Jahrzehnte. Von daher ist es nur allzu verständlich, wenn die Frauenbewegung der Psychoanalyse ablehnend gegenübertrat. Und umgekehrt musste eine derart frauenfeindliche, repressive Theorie ihrerseits die Befreiungsversuche von Frauen als pseudomännliches, einzig vom Penisneid getriebenes, phallisches Gehabe disqualifizieren. Aber die Zeiten haben sich geändert. Jedenfalls bin ich so optimistisch zu behaupten, die Psychoanalyse habe ihre Frauenfeindlichkeit weitgehend aufgegeben. Aktivität und Expansivität, Selbstverwirklichungswünsche jenseits von Heim und Kindern werden begrüßt und eher ermutigt als denunziert. Analytiker beginnen zu diskutieren, ob nicht die orthodoxe Hypothese von der passiven, eher kindlich als weiblich zu nennenden Frau eine großartige, unbewusste Abwehrformation gegen eine übermächtig erlebte Mütterlichkeit darstellt. Denn wenn ich das, was mir Angst macht, klein mache und entwerte, verliert es zumindest seinen manifest bedrohlichen Charakter. Aber gerade auch die Imago der allmächtigen Mutter, die durch die vermehrte Hinwendung der Psychoanalyse zu den Bedingungen der präödipalen Zeit, also zu den Interaktionen der frühen und frühesten Kindheit, eine verstärkte Beachtung fand, lässt sich unversehens als Unterdrückungsinstrument gegen die Frau verwenden. Je mächtiger sie gemacht wird, desto verheerender kann sie wirken, desto mehr Schuld kann man ihr zuweisen. Wenn das Gedeihen von Kindern einzig von den Müttern abhängig sein soll, wenn sie allein es sind, die aus sich heraus die Atmosphäre schaffen müssen, die ihren Kindern zuträglich ist, dann stellt dies eine grandiose Überforderung dar. Im inzwischen überholten Konzept der schizophrenogenen Mutter, an deren alleinigem Versagen die Ursache psychotischer Erkrankung festgemacht wurde, fand diese Form von Sündenbockmechanismus ihren Höhepunkt. So schwankt denn das Bild der Frau zwischen Hilflosigkeit und Omnipotenz, zwischen töchterlicher Abhängigkeit und mütterlicher Allmacht. Da fällt es schon schwer, die eigene Position irgendwo in der Mitte dieser beiden Extreme zu finden. In Emanzipation macht Angst habe ich zur Situation der Frau geschrieben, dass der Weg von Frauen in die Selbstständigkeit nicht etwa schnurgerade sei, wenn erst einmal die äußeren Umstände positiv verändert seien, sondern dass in den meisten Fällen Konflikte emotionaler Art, die aus Erlebnissen der frühen Kindheit resultierten, Frauen daran hinderten, ihre potenzielle Autonomie unambivalent, angst- und schuldfrei zu realisieren. Die Resonanz war damals deutlich zwiespältig. Zustimmung einerseits, andererseits ausgesprochene Ablehnung von Seiten derjenigen Teile der Frauenbewegung, die den Widersacher weiblicher Emanzipation ausschließlich in einem mächtigen Außenfeind entdeckten, der scheinbar in allen Männern dingfest gemacht werden konnte. An dieser Einstellung, wenn nicht gar Ideologie, hat sich so manches geändert. Die Frauenbewegung hat sich weitgehend dazu durchgerungen, die Behinderung von Frauen nicht nur durch äußere gesellschaftliche Benachteiligung als gegeben zu betrachten, sondern sie konfrontiert sich auch mit den inneren psychischen Barrieren. Mehr und mehr gerät ins Blickfeld, dass Frauen sich selbst ebenso einschränken, wie es das patriarchalische System durch seine äußeren Bedingungen tut. Diese sicher schmerzliche Erkenntnis ist insofern ein progressiver Schritt, als dadurch eine die Emanzipation letztlich behindernde Abwehr durchbrochen wird. Denn solange alle Aufmerksamkeit und Energie darauf verwandt werden, nur den Außenfeind zu bekämpfen, solange bleiben die inneren emotionalen Fallstricke, die die eigene Befreiung knebeln, unentdeckt und verlieren nichts von ihrem geheimen, aber umso stärkeren Effekt. Zwei Neuerscheinungen, der Cinderella-Komplex von Colette Dowling und die furchtbare Wahrheit von Maria Markus, sprechen offen die in vielen Frauen wirksamen Abhängigkeitsbedürfnisse und masochistischen Wünsche an. Interessanter erscheint mir Colette Dowlings Buch, das die These vertritt, auch beruflich durchaus erfolgreiche selbstständige Frauen würden sich aufgrund eines fatalen Automatismus schnurstracks in abhängige kindliche Wesen verwandeln, so wie sie sich enger mit einem Mann zusammentäten. Sie beschreibt dies anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte und findet in empirischen Untersuchungen sowie in Gesprächen mit Psychotherapeuten und betroffenen Frauen immer wieder ihre Vermutung bestätigt, dass Frauen sich geradezu in die Abhängigkeit flüchten, um den Frösten der Autonomie und Selbstverantwortung und dem Verdacht der Unweiblichkeit zu entgehen, weil nach wie vor die Ansicht vorherrschte, nur zu einem Aschenputtel käme der Prinz. Und sich wie ein Aschenputtel zu verhalten, hat natürlich masochistische Aspekte. In ihrem für mich etwas wirren und überlauten, aber zweifellos sehr mutigen Buch verkündet Maria Markus uns ihre furchtbare Wahrheit: Wir sind alle Masochistinnen. Das hat jedoch den Vorteil, dass sie das, was häufig sein mag, aber laut Frauenbewegung lange Zeit nicht sein durfte, ausspricht und damit in die Auseinandersetzung zieht. Ebenso wie es Colette Dowling mit unseren Wünschen nach Abhängigkeit tut. Dennoch teile ich Colette Dowlings These nur bedingt, weil sie mir lediglich eine Seite der Medaille zu beschreiben scheint. Sicher steckt in fast allen von uns die Neigung des Cinderella-Aschenputtels, das sich nichts anderes wünscht, als mit reizend hilfloser Geste sein Licht unter den Scheffel zu stellen, um damit seine bezaubernde Weiblichkeit zu beweisen und gleichzeitig die Macht der Ohnmächtigen zu entfalten. Aber wir alle haben mindestens ebenso sehr die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung. Dass wir nichtsdestotrotz eher in die Abhängigkeit rutschen, uns eher bei selbstständigen Schritten behindern, ist dabei ein beeindruckendes und bedrückendes Phänomen. Worin können also die Gründe dafür zu sehen sein, dass ein passiv abhängiges Verhalten noch immer für Frauen so charakteristisch ist und den scheinbar problemloseren Lebensentwurf darstellt? Ich halte bei dieser Frage für besonders wesentlich, wie weit sich eine Frau aus der Beziehung zu ihrer Mutter lösen konnte. Die Schwierigkeit, kindliche Interaktionsmuster zu verwandeln und nicht bis ins Erwachsenenleben hinein zu konservieren, stellt sich natürlich für Männer ebenso wie für Frauen. Dennoch gibt es spezifische Unterschiede. Söhne sind von Anfang an aufgrund ihres Geschlechts der andere, das Gegenüber. Während die Geschlechtsgleichheit von Tochter und Mutter die Töchter vor die Aufgabe stellt, gerade in der Gleichheit ihre Andersartigkeit zu erwerben. Zu welchen Komplikationen dies in der Auseinandersetzung und Identitätsfindung von Frauen führen kann, ist durch einen Boom von Veröffentlichungen zu diesem Thema ins Bewusstsein gezogen worden. Aber wenden wir uns den Bedingungen in der Familie zu. Die Familie ist der Ort, an dem gesellschaftliche Strukturen in innere Strukturen umschlagen. Es sind also die psychosozialen Bedingungen in der Familie, die die Erlebnisse der frühen Kindheit bestimmen und maßgeblich an der Ausformung der späteren Erwachsenenpersönlichkeit beteiligt sind. Obwohl unsere Gesellschaft noch immer patriarchal geprägt ist, lassen uns unsere ersten sozialen Erfahrungen ein Matriarchat erleben. Denn unsere frühesten Erfahrungen machen wir mit der Mutter. Die Mutter-Kind-Diade ist lebensgeschichtlich höchst bedeutsam. In einem Zustand großer Hilflosigkeit und Angewiesenheit wird die Mutter vom Kind als allmächtig erlebt. Von ihr hängen Bedürfnisbefriedigung, Geborgenheit und Zufriedenheit ab. Aber diese frühe Mutter kann auch Angst und Schrecken induzieren, wenn sie ihrerseits die für einige Zeit unerlässliche Symbiose mit dem Kind nicht angemessen leben kann, sei es, dass sie das Kind allzu sehr frustriert, sei es, dass sie das Kind im weitesten Sinne des Wortes überfüttert. Und dies wiederum ist abhängig von den psychosozialen Bedingungen, die auf die Mutter wirken. Ihre ökonomische Situation, die Qualität ihrer Beziehung zum Vater des Kindes, Erinnerungen an die eigene Kindheit mit der eigenen Mutter und die damit verbundenen Einstellungen zur Mutterrolle. Diese Faktoren beeinflussen die Mutter ebenso sehr, wie es die Bedürfnisse des Kindes tun. Wenn sie sich adäquat auf das Kind einstellen kann, wird es von ihrer sogenannten Allmacht profitieren. Ist sie jedoch aufgrund der eigenen Verfassung auf die Hilflosigkeit und Verfügbarkeit des Kindes angewiesen, wird sie es nicht aus der Symbiose entlassen wollen. Dass dies gerade auf Mütter, die sich unterdrückt, ohnmächtig und wertlos fühlen, häufig zutrifft, ist leicht einzusehen. Gefühle von Ohnmacht und Wertlosigkeit gehen Hand in Hand mit Depressionen. Nirgendwo kann dies so gut in Macht gewendet werden. Nirgendwo kann Unsicherheit so wirkungsvoll Abhängigkeit erpressen wie in der Familie. Eine Gesellschaft, die Frauen unterdrückt und entwertet, erzwingt geradezu diese Formen negativen Matriarchats. Und mir scheint, solange wir uns mit diesem Erbe herumschlagen, wird die Ablösung von den Müttern so überaus schuldbeladen erlebt und daher häufig ganz vermieden. Eine Symbiose, deren Klammern aus dem Erz der Depression und der Ohnmacht bestehen, lässt sich nicht entflechten, sondern nur sprengen. So mag es dann wohl häufiger sein, dass Frauen ihre aggressiven Energien, die eine Entfernung ermöglichen würden, als zu destruktiv erleben und sie eher gegen sich selbst oder gegen die internalisierte Mutter wenden, nach dem Motto, geschieht meiner Mutter ganz recht, wenn mir die Hände frieren. Oder, mehr am Thema, geschieht meiner Mutter ganz recht, wenn ich ein Aschenputtel bin. Mir liegt daran zu betonen, dass es hier nicht um persönliche Schuldzuschreibungen geht. Es geht hier um ein gesellschaftlich vermitteltes Phänomen, das sich in der Psyche niederschlägt. Trotz ihrer patriarchalischen Züge beutet unsere Zivilisation schon längst Männer wie Frauen aus. Nur, dass die Männer ihre Gefühle von Ausgeliefertsein und Unwert an ihre Frauen weitergeben können, da diese in den meisten Fällen in der sozial schwächeren Position sind. So werden die objektiv Schwächeren in ihrem prägenden Einfluss auf die Kinder über den Weg der Ohnmacht zu den Mächtigen. Das sogenannte Matriarchat existiert somit primär in der Fantasie. Aber wenigstens das hat die Psychoanalyse zweifelsfrei deutlich machen können. Der Macht der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sind die Ehefrauen erst einmal in der Rolle der Gekränkten und ist ein derartiges Matriarchat etabliert, sind auch die Väter in besonderer Weise davon betroffen. Ihre Position verändert sich qualitativ. Sie werden zu Söhnen, die sich häufig mit den eigenen Kindern gegen die negative mütterliche Macht verbünden. Das sind Väter, die an der Abhängigkeit der Tochter Geliebten interessiert sind, da sie schon längst keine partnerschaftliche Beziehung mit der Ehefrau zu leben imstande sind. Dadurch entstehen ödipale Bindungen derartig fixierter Art zwischen Vätern und Töchtern, dass eine Überwindung der töchterlichen Haltung auch durch die Beziehung zum Vater zumindest erschwert ist. Ich schätze es an sich nicht, solche globalen Feststellungen, auch wenn sie manchmal nötig sind, zu treffen, und glaube, dass wirklich angemessene Aussagen nur bei der Betrachtung eines konkreten Beispiels möglich sind. Und darum wende ich mich noch einmal Carola zu. Bei ihr zeigte sich in wenigen Gesprächen, sie meint schon längst nicht mehr, sich einer Psychotherapie unterziehen zu müssen, wie sehr sie sich in doppelter Weise sowohl an die Mutter als auch an den Vater gebunden fühlte und wie sehr ihr Mann für sie die beiden Elternfiguren repräsentierte. Indem sie sich an ihn wie eine brave Tochter anpasste, konnte sie dem Konflikt entgehen, in den sie durch ihre Selbstständigkeitsbestrebungen geraten wäre, die ihren Wunsch nach Auflösung der Symbiose und Überwindung der libidinös-töchterlichen Haltung verrieten. Sie vermied dadurch Schuldgefühle gegenüber den Eltern. Darüber hinaus delegierte sie ihre eigenen Wünsche nach Autonomie an ihren Mann. Der schrieb ihr vor, was sie selber in ihrem innersten Herzen tun wollte. Selbst ihre Liebhaber wählte sie, wie sich bald zeigte, unbewusst immer so aus, dass sie mit deren Hilfe alle jene Seiten leben konnte, an deren Realisierung ihr selber lag. Das Bild, das jene vermeintlich von ihr hatten, entpuppte sich als ihr eigenes Bild von sich selbst, für das sie jedoch nicht einzustehen gewagt hatte. Als sie endlich soweit war, die Verantwortung für sich zu übernehmen, kollidierte dies mit ihren Anschauungen über Liebe und Partnerschaft. Nirgendwo stellt sich ein Abhängigkeitsgefälle so rasch ein wie in intimen Beziehungen. Denn hier werden Erlebnisse aus der frühesten Kindheit, unbewusste Erinnerungen an die intimste aller Beziehungen, die Mutter-Kind-Symbiose, mobilisiert. Das kann zu einem derartigen Sog führen, dass die Paarbeziehung nur mehr zu einem Abklatsch der kindlichen Konstellation mit einer allmächtigen Figur einerseits und einem ausgelieferten Wesen andererseits wird. Natürlich werden auch Gefühle aus der ödipalen Dreieckssituation aktualisiert. Der eine wird zur übermäßig idealisierten Elternfigur, der andere zu dem sich in Sehnsucht verzehrenden Kind. Das gilt für beide Geschlechter. Zu einem wirklichen Problem wird es erst dann, wenn das Gefälle einseitig festgeschrieben ist, wenn immer derselbe Partner sich ausgeliefert fühlen muss und immer der andere auf die kontrastierende Rolle angewiesen ist. Ich sage bewusst angewiesen, weil es sich häufig zeigt, dass gerade diejenigen, sei es nun Mann oder Frau, die Rolle des Fernen oder des Starken übernehmen, selber große Ängste vor den eigenen Abhängigkeitsimpulsen haben und diese in der Identifikation mit dem mächtigen Elternteil der symbiotischen oder ödipalen Zeit in ihren erwachsenen Beziehungen abwehren. Bliebe das Gefälle in beide Richtungen mobil, könnten sich die Partner wechselseitig, je nach Bedürfnislage und Bedürftigkeit, in die Abhängigkeit hinein, aber auch wieder herausbegeben. So könnte man von einer Fähigkeit zu Abhängigkeit sprechen und müsste nicht nur die Flucht in die Abhängigkeit oder die Angst vor Abhängigkeit beschreiben. Nirgendwo werden Abhängigkeit und Anpassung aber auch so sehr als das tragende Fundament angesehen wie in intimen Beziehungen. Dabei gerät häufig aus dem Blickfeld, dass etwas anderes sehr viel wichtiger sein könnte, nämlich die Bereitschaft, sich selbst und dem anderen die Individuation zu gestatten. So als dürfte Liebe nichts mit Abgrenzung zu tun haben. Doch erst durch die Entstehung eines Ich und eines Du ist ein gegenseitiges wahres Erkennen möglich. Ein Erkennen, das zu einer Verschmelzung im Wir führt. Zu der Fähigkeit, sich im anderen zu verlieren. Aber auch sich selbst immer wieder neu zu finden. Ob wir unseren Kindern das schon mit auf den Weg geben können? Unter dem Titel Utopie der Treue und Flucht in die Abhängigkeit hörten Sie zwei analytische Betrachtungen von Marina Gambarow. Frau Gambarow, in Berlin geboren, praktiziert als Psychoanalytikerin in freier Praxis in Gießen und in Frankfurt. Ihre Arbeiten über die gewandelten Paarbeziehungen sind soeben im Rowohlt Verlag Hamburg erschienen, unter dem gleichen Titel. Es sprachen Ingeborg Kalweit, Evelyn Hamann und Hans Kemner. Regie Hans-Helge Ott, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Unsere nächste Sendung hören Sie am zweiten Weihnachtstag um 9 Uhr. Sie untersucht die moderne Entwicklung des Mythos Sehnsucht und vergleicht sie mit den Auffassungen von C.G. Jung und Sigmund Freud. Titel dieser Sendung am 26. Dezember: Der Stoff, aus dem die Träume und Mythen sind.